eine Runde zwar nur, aber nichtsdestoweniger, die Kontinuität wird gewahrt bis zum bitteren Ende, was sich so ungefähr zum 31.12. einstellen wird, wie ihr wisst. Unser, ja, wie soll ich sagen, Weggefährte, kann man bei Göttinger Runden ja eigentlich sagen, Jürgen Rieger, dem wir die erste Göttinger Runde vor, was ist 35 durch 2? Also im August 1969. Mein geschichtliches Gedächtnis ist besser als meine mathematischen Fähigkeiten. Im Hause gegenüber die erste Göttinger Runde machten, war er also schon mit von der Partie und ist ja mittlerweile also in diesen Kreisen kein Unbekannter. Wir haben uns geeinigt eben, dass er zu dem Thema im weiteren Sinne biologische Grundlagen der Politik spricht und auch Gemeinnutz- und Eigennutzgedanken hineinbringt. Und wie ich eben hörte, ist er auch heute noch etwas länger hier. Es kann also über das Plenumgespräch hinaus, also auch mit ihm heute noch Gedankenaustausch gepflegt werden. Und bitte ich ihn hineinzuspringen ins Thema. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Kameraden, die biologischen Grundlagen der Politik. Das ist eigentlich ein Thema, was vielleicht erst seit 30 oder 35 oder 40 Jahren so direkt gestellt wird. Der Begriff Biopolitik taucht als erstes auf 1951, und zwar in der schweizerischen Zeitschrift Die Tat. Die sprachen davon, dass Politik der Zukunft Biopolitik sein müsse. Und der Mitbegründer der Zeitschrift Nation Europa, die bis auf den Titel recht gut ist, der Titel gefällt mir gar nicht, diese Zeitschrift ist von Arthur Eyert begründet worden. Und der Mitbegründer dieser Zeitschrift, Arthur Eyert, hat die Biopolitik als eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe gesehen für uns in der Zukunft. Er hat sogar ein Sonderheft von Nation herausgebracht, das Biopolitik betitelt war. Das einzige Sonderheft, was die Zeitschrift Nation Europa jemals herausgebracht hat. Und daran sieht man, welche Bedeutung er dem beigemessen hat. Er hat seinerzeit als zwei wesentliche Aufgaben der Biopolitik formuliert. Einmal die Eingrenzung der Bevölkerungsexplosion. Und zwar der Bevölkerungsexplosion nun nicht hier bei uns. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, als er das sagte, Anfang der 60er Jahre, eine sehr hohe Geburtenrate hier bei uns. Wir hatten bei uns noch über 1 Million deutsche Geburten. Heutzutage sind es knapp 500.000. Das heißt, die Geburtenrate hat sich halbiert. Aber das sah er nicht als die Gefahr an, die hohen deutschen Geburtenzahlen, sondern die hohen Geburtenzahlen im Ausland. Und da wird insbesondere in den Ländern der Dritten Welt, also in Afrika, Asien, Südamerika. Und das hat er nun nicht als eine, sagen wir mal, humanitäre Angelegenheit angesehen, bei Arthur Eyert auch nicht weiter zu verwundern, sondern er hat gesagt, wir müssen gegen die starken Geburten dort sein, ganz egal, ob das da den Lebensstandard senkt oder hebt oder ob die genügend Essen haben oder nicht. Wir müssen es deswegen machen, weil diese Lebensräume praktisch explodieren, weil unsere Kinder, unsere Enkel die Probleme haben werden mit Massen, die sich in Bewegung setzen und ganz einfach versuchen werden, unseren Kontinent zu überschwemmen. Wer das Buch Die Heerschar der Heiligen gelesen hat, des Franzosen, der weiß also, dass das ja durchaus nicht so ganz abwegig ist, diese Befürchtung. Und das Buch ist ja ein Bestseller geworden. Und wenn das nur so ein Science-Fiction-Roman gewesen wäre, der dann überhaupt keinen Anklang an die Wirklichkeit hätte, dann wäre das ja bestimmt kein so großer Erfolg geworden. Über 2 Millionen Exemplare sind verkauft worden. Das heißt also, diese Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt einzudämmen, um hier eine Wanderbewegung in unseren Raum zu verhindern, das sah als Aufgabe. Dazu kommt natürlich, dass diese Bevölkerungsexplosion dazu führt, dass wichtige, für uns auch wichtige Regionen vernichtet werden, beispielsweise der tropische Regenwald, der ein ganz wichtiger Sauerstoffspender auch für uns ist und der also zunehmend vernichtet und abgeholzt wird. Das war die eine große Aufgabe, die er gesehen hat. Die zweite große Aufgabe war die Eugenik als Biopolitik, und zwar sowohl die negative Eugenik wie die positive Eugenik. Die sogenannte negative Eugenik besagt, dass man Kranke, Schwachsinnige an der Fortpflanzung hindern sollte. Die positive Eugenik besagt, dass die Leistungsfähigen, die Intelligenteren mehr Kinder haben sollten, damit insgesamt gesehen sich die Zusammensetzung des Volkes verbessert. Das waren die beiden biopolitischen Forderungen, die Arthur Ehret aufgestellt hat. Und wir sehen heute, wenn wir das nun 20, 25 Jahre später sehen, dass zwar die Grundlage, die Bedeutung der Biopolitik nach wie vor gegeben ist, aber dass die Aufgaben andere sind. Wir haben einerseits immer noch das Problem Begrenzung der Bevölkerung in der dritten Welt. Das wäre aber relativ leicht zu schaffen, indem man ganz einfach die Lebensmittelzufuhren in die dritte Welt stoppen würde, denn dann würden sie sich selbst überlassen und dann würde Afrika sehr schnell wieder zu der Bevölkerungsgröße zusammenschrumpfen, die dieser Kontinent vertragen kann und aus eigener Kraft ernähren kann, ebenso in Südamerika und Indien. Und das ist das eine. Die Eugenik, die negative Eugenik, da hat sich einiges durchaus Positives entwickelt. Wir haben, seitdem Arthur Ehret diese Forderung aufgestellt hat, erbgesundheitliche Beratungsstellen, die also unter dem Namen genetische Beratungsstellen laufen. Erbgesundheit, der Begriff ist ja so ein bisschen faschistoid und deswegen möchte man ihn nicht so gern verwenden. Aber wir haben immerhin genetische Beratungsstellen ziemlich flächendeckend über das ganze Bundesgebiet, wo Eltern, die in ihrer Verwandtschaft ein behindertes Kind haben, sich durchaus beraten lassen können. Und meist können nämlich diese Beratungsstellen zuraten und sagen, das Risiko ist relativ gering, dass sie selbst ein behindertes Kind bekommen werden. Also da hat sich was zum Besseren getan. Aber was wir als ganz wesentliche neue zusätzliche biologische Probleme bekommen haben, das ist einerseits der Geburtenrückgang hier bei uns, der geradezu Geburtensturz, kann man sagen, nämlich die Halbierung der Geburtenzahlen, sodass die Zahlen längst nicht mehr ausreichen, um bei uns die Bevölkerung auf dem einmal gehabten Niveau zu halten. Und als zweites das Hereinströmen von Fremden, von Asylanten, von IG, sogenannten Mitbürgern, von Türken, sogenannten Touristen aus der gesamten Welt, die also nur mit einem Touristenvisum reinkommen, dann hier untertauchen. Das alles ist ein Problem, was es damals noch nicht gegeben hat. Wir hatten früher pro Jahr etwa 1000 bis 1500 Asylbewerber in den 60er, Anfang der 70er Jahre. Und das ging dann also plötzlich hoch, als sich herausstellte, dass wir das liberalste Asylrecht in der gesamten Welt haben, ein Asylrecht, was beispiellos ist, was selbst klassische Einwanderungsländer wie die Vereinigten Staaten oder Australien nicht kennen. Bei uns hat jeder Anspruch auf Asyl, wenn er verfolgt ist. Und es wird hier so viel über Wirtschaftsflüchtlinge gesprochen, darüber, dass die meisten dieser Asylbewerber eigentlich gar nicht verfolgt sind. Und das ist sicherlich richtig. Etwa zumindest 80-85% derjenigen, die kommen, kommen nicht, weil sie politisch verfolgt werden, sondern sie kommen, weil sie hier bessere Lebensbedingungen haben wollen. Und das sieht man schon daran, dass sie sich in ihrem Heimatland in ein Flugzeug setzen. Das Heimatland würden sie bestimmt nicht ausreisen lassen mit dem Flugzeug, wenn sie dort also politisch verfolgt würden. Und dann also meist über Ost-Berlin nach West-Berlin kommen und von daher dann in die Bundesrepublik ohne irgendwelche zusätzliche Einreisebeschränkungen hereinkommen. Die DDR schlägt damit natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits kassiert sie die Wiesen für diese ganzen Fluggeschichten, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist natürlich, sie schleppt uns eine fünfte Kolonne ins eigene Land, die hier erhebliche Sprengkraft entwickelt, die hier den sozialen Unfrieden schürt, die hier dazu führt, dass erhebliche Beträge, die sonst anderweitig beispielsweise für die Rüstung ausgegeben werden könnten, nun also für Asylanten ausgegeben werden. Das heißt, aus verschiedenen Gründen ist das für die DDR nützlich, uns diese Leute zu schicken. Und deswegen passiert das natürlich weiterhin und mit irgendwelchen Appellen an die DDR ist da natürlich nichts getan. Man müsste da Grenzkontrollpunkte errichten bei der S-Bahn. Warum man die S-Bahn übernommen hat, weiß ich sowieso nicht. Und dafür auch noch Geld bezahlt hat. Das ist ähnlich wie bei der neuen Heimat. Aber das ist also eine Sache, die gemacht werden müsste. Es ist doch eine Fiktion, von uns aus zu sagen, ja, wir haben immer noch eine einheitliche Stadt. Da gibt es also nur eine Stadt mit 4 Sektoren und der vierte Sektor, der gehört also auch dazu. Das ist doch Blödsinn. Da müssen genauso Grenzkontrollstellen hier, wie das überall sonst ist in der Bundesrepublik. Wir können einfach nicht jedem Ausländer das Recht geben, dass er sich in Ostberlin in die S-Bahn setzt und in Westberlin steigt er einfach aus, ohne dass ihn irgendjemand kontrolliert hat. Das heißt also, wir haben hier zwei ganz große zusätzliche Probleme. Geburtenrückgang bei uns, Ausländerzuwachs, Ausländeranteil wächst bei unserer Bevölkerung. Biopolitik ist an sich eine Politik, wenn wir mal vom Begriff hier gehen, eine Politik, die sich zusammensetzt aus den beiden Wörtern Biologie und Politik. Biologie ist die Gesamtwissenschaft vom Lebendigen. Politik kommt vom Politeia und bedeutet ein auf das größere Ganze gerichtete Handeln. Das war in den griechischen Stadtstaaten damals der Staat. Bei uns heute ist es also ein, kann man sagen, ein, ja, es gibt Dorfpolitik, es gibt Kirchtumspolitik, aber normalerweise betrachtet man als politisches Handeln ein Handeln, was auf das größere Ganze bezogen ist. Es gibt dabei Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, das heißt bestimmte Fachbereiche. Aber die Grundlage alles dessen müsste eigentlich die Vereinigung von beiden sein, denn Politik soll dem Leben dienen. Politik soll einer Bevölkerungsgruppe dienen, der die Politiker angehören oder zumindest angehören sollten. Politik soll für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gemacht werden und das bedeutet, dass das Überleben dieser Bevölkerungsgruppe im Vordergrund stehen muss. Biopolitisch handeln bedeutet beispielsweise auch ökologisch handeln. Und die Ökologie ist letztlich nur eine Untergliederung der Biopolitik. Das heißt, wenn bei uns der Boden durch Schwermetalle verseucht ist, wenn die Wälder sterben, wenn wir nicht genügend Sauerstoff haben, dann ist Leben nicht mehr notwendig, sodass eine biopolitische Forderung selbstverständlich Erhaltung der Umwelt ist. Nur das soll hier nicht Thema meines Vortrages sein, weil das allgemein abgehandelt wird. Darüber kann man im Fernsehen sehen, darüber kann man im Rundfunk hören, darüber schreibt heute jede Zeitung. Und das ist auch keine Marktnische, die es zu besetzen gilt, denn da gibt es also Organisationen, die sich ganz engagiert für diese Fragen einsetzen. Ökologie also ist ein Unterteil der Biopolitik, dazu gehört aber ganz genauso die Frage der Zahl, der Volkszahl, der Volksqualität und der Volkszusammensetzung. Die Volkszahl geht zurück und zwar laufend immer mehr. Es ist auch überhaupt kein Wandel abzusehen. Das, was im Augenblick gemacht wird, auch an Änderungen von der Regierung, kann nur als Halbheiten bezeichnet werden. Im Übrigen ist es ein Ansatz am falschen Ende. Wenn jetzt beispielsweise die Kindergelder noch mehr erhöht werden oder für das erste Jahr, meinetwegen nicht nur 10 Monate lang, für die Frauen ein Geld gezahlt wird, die ein Kind bekommen haben von 600 Mark monatlich, sondern das vielleicht auf 2 Jahre hinaus oder auf 3 Jahre hinaus getan wird, dann wäre das alles ganz schön und gut und auch sehr richtig, wenn das nur an Deutsche gezahlt wird. Aber es wird genauso an sämtliche hier im Lande lebenden Ausländer gezahlt. Das heißt also, die Türken kriegen dasselbe Kindergeld hier in der Bundesrepublik. Ein totaler Wahnsinn. Früher haben sie niedrigeres Kindergeld bekommen, 10 Mark pro Kind, egal ob das Kind in der Bundesrepublik oder in der Türkei war. Da haben die Türken ihre Kinder in der Türkei gelassen, weil da 10 Mark mehr wert sind als hier. So, dann hat man gesagt, nee, also wenn sie in der Türkei sind, kriegen sie weiter 10 Mark, aber wenn sie die Kinder in die Bundesrepublik holen, dann kriegen sie die hohen bundesdeutschen Kindergelder. Und daraufhin haben die Türken natürlich angefangen, die sehr gut rechnen können, haben gesagt, naja, dann ist es ja finanziell sehr viel günstiger, wenn wir also unseren ganzen Familien nachholen und hier entsprechend die bundesdeutschen Kindergelder akzeptieren. Es gibt es sonst nirgendwo auf der Welt, dass also für Ausländer gezahlt wird, Kindergeld oder so etwas. Man glaube nicht, wenn man als Deutscher in die Türkei geht, dass da also die türkische Regierung da irgendein Kindergeld für die Deutschen zahlen würde oder irgendwelche Familienvergünstigungen oder was auch immer. Aber hier passiert es. Genauso diese Familienstandsdarlehen, die von einigen Bundesländern gegeben werden, Baden-Württemberg macht das ja, die nach dem Ehestandsdarlehen des Dritten Reiches konzipiert sind. Das heißt also, man kriegt dann einen bestimmten Betrag, 10.000 Mark, und dann bei Geburt von Kindern wird das also erlassen. Das haben also auch sämtliche EG-Bürger den Anspruch darauf. Das heißt, da hat ein Italiener geklagt, ein italienisches Ehepaar, und die haben Recht bekommen vom Europäischen Gerichtshof, und Baden-Württemberg musste denen also dieses Ehestandsdarlehen zahlen von 10.000 Mark. Das heißt also, wir finanzieren den italienischen Kindersegen hier bei uns. Ein totaler Wahnsinn. Alle diese Ansätze sind völlig verkehrt. Wenn man was machen wollte, müsste man das über die Steuern machen. Und zwar deswegen, weil gerade die Ausländer relativ wenig und niedrige Steuern zahlen. Das heißt, die hätten dann am allerwenigsten davon. Und wo das nicht ausreicht, da könnte man dann gezielt mit der Sozialfürsorge helfen. Allerdings nicht den Ausländern, sondern Ausländer, die Sozialhilfeempfänger würden, die müssten selbstverständlich abgeschoben werden. Werden sie aber nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Ausländern, die bei uns Sozialhilfe beziehen. Und das ist also, kann zwar ein Abschiebegrund sein, wird aber als Abschiebegrund nicht benutzt. Das ist das eine. Das heißt also die völlig unzureichende deutsche Geburtenrate. Das zweite ist die qualitative Verschlechterung der Bevölkerung. Es ist so, dass bei den Deutschen die leistungsfähigeren Deutschen im Regelfall weniger Kinder haben. Das liegt daran, dass eben Schwachsinnige schon allein aufgrund ihrer Intelligenz nicht in der Lage sind, eine vernünftige Geburtenplanung zu machen. Das heißt, da kommt dann ein Kind nach dem anderen. Selbst wenn es nicht so sehr gewollt ist, und mit Zwangssterilisierung, das macht man natürlich nicht, das hat man im Dritten Reich gemacht und das kommt natürlich nicht in Frage. Bei uns in der Nachbarschaft hat mal ein Mädchen gelebt, die war schwachsinnig, die hatte also mit 15 ihr erstes Kind, mit 20 ihr fünftes Kind, und dann ist sie weggezogen, also vermutlich wird sie inzwischen 15 Kinder haben, denn man kann ja nun so etwas nicht sterilisieren, das geht ja nicht. War überhaupt nicht in der Lage, sich selbst zu erhalten. Die Kinder werden also auch wieder der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen. Sicherlich gibt es vielleicht auch irgendwo Leistungsfähige, die 10, 12 Kinder haben, aber das ist eben sehr, sehr selten und sehr, sehr gering. Das bedeutet also, dass die qualitative Zusammensetzung des Volkes sich dadurch verschlechtert. Wobei es zum Teil so ist, dass also relativ oder recht Reiche dann wieder vielleicht so 2, 3 Kinder haben. Am schlimmsten dran ist also so die Mittelschicht. Beamten, Angestellte, die haben eigentlich am allerwenigsten Kinder. Da ist so das 0,5-Kind-System eingerissen, sodass also viele Ehen überhaupt keine Kinder haben. Und wenn Ehen da sind, sie also allenfalls ein Kind haben. Auch davon die Gefahr des Auseinanderdriftens der Bevölkerung. Einerseits einer großen dummen Masse und andererseits vielleicht oben einer großen Oberschicht. Wie bedeutsam die Kinderzahlen sind, kann man daran ersehen, dass in Frankreich beispielsweise die Familie mit 10 Kindern genauso viel zur kommenden französischen Generation beisteuern, genetisch, wie alle Familien mit einem Kind. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, jeweils stellen ein Viertel der Bevölkerung wird von den Ein-Kind-Ehen gestellt, ein Viertel der Bevölkerung wird von den 10-Kind-Ehen gestellt. Das heißt also, da kann sich innerhalb ganz kurzer Zeit, innerhalb einer oder zwei Jahrhunderte, die Zusammensetzung eines Volkes total verändern. Man hat früher im Dritten Reich so Beispiele gebracht, wo man nur sagte, mit 3 und 4 Kindern und unterschiedlicher Heiratsrate, auch das ist ja ein Unterschied, die Deutschen heiraten oftmals erst sehr spät, mit 30, 35, die Ausländer heiraten viel früher, sodass der schnellere Generationenfolgen auch sind. Mit ganz wenigen Unterschieden schon kommt man in 300 Jahren zu einem totalen Umschwung der Bevölkerung. Dass eine Gruppe, die vorher 5% war, plötzlich über 50% ausmacht. Und hier sind die Unterschiede noch sehr viel größer. Die Türken bei uns im Lande haben dreimal so viele Kinder im Durchschnitt wie die Deutschen. Das heißt, man kann sich da ganz genau ausrechnen, in wie vielen Jahren, in 70 Jahren nämlich, die hier lebenden Türken die Deutschen ganz einfach überkindert haben. Das heißt, sie stellen die Hälfte der Bevölkerung. Wenn da also kein Wandel entweder in der Einstellung der Türken stattfindet, dass die weniger Kinder haben, aber das ist nicht unbedingt zu erwarten, weil die nämlich durch den Islam sehr stark eingebunden sind und der ja eine Renaissance erlebt, oder andererseits bei den Deutschen sich ein Wandel ausbreitet. Wir haben also die Verschlechterung der Substanz und wir haben als drittes, und das meine ich, ist noch das größte Problem überhaupt, die Frage, dass wir zunehmend größere Ausländeranteile in der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik haben. Das ist heutzutage schon gar nicht mehr genau abzuschätzen, wie viele Ausländer wir hier haben. Vermutlich wird es so um die 6 Millionen sein. Einer der Gründe, weswegen hier gegen die Volkszählung vorgegangen wurde, war ja auch, dass man dadurch vielleicht hätte feststellen können, wie groß der Ausländeranteil überhaupt ist. Es finden ja keine Razzien statt, es finden keine Kontrollen statt. So Berlin-Wedding oder Kreuzberg oder Ottensen in Hamburg, das sind ja Stadtteile, wo man wirklich mal Razzien durchführen könnte und man feststellen könnte, wer hat da überhaupt einen deutschen Pass, wer hat da überhaupt die Berechtigung, hier zu sein. Wird ja alles nicht gemacht. Das heißt, man kann lediglich schätzen, wie viele Illegale hier leben, und da ist es so, dass vermutlich der Anteil sehr groß ist, denn sie riskieren ja letztlich nichts. Wer hier illegal lebt, riskiert ja gar nichts. Er riskiert keine Strafen, im besten Fall riskiert er eine Abschiebung, aber es wird auch nicht gemacht, weil das zu teuer ist. Wenn hier immer groß erzählt wird, dass also 90% der Asylbewerber von den Gerichten abgelehnt werden, dann ist das zwar sehr richtig und sehr vernünftig und stimmt auch, nur es nützt überhaupt nichts, denn nachdem sie abgelehnt sind, kriegen sie eine Duldungsverfügung. Rechtskräftig abgelehnt, dann kriegen sie eine Duldungsverfügung, können dann also hier bleiben. Es leben 600.000 abgelehnte Asylbewerber, rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber in der Bundesrepublik. Und zwar nicht untergetaucht und illegal oder über Scheinehen mit Deutschen oder sonst etwas, sondern also ganz legal mit Duldungsverfügung der Behörden. Es wird also überhaupt niemand abgeschoben, beispielsweise der aus Polen kommt oder sonstigen Ostblockländern, selbst wenn er also abgelehnt worden ist, rechtskräftig, und das muss also dann schon einen guten Grund haben. Die Leute kommen ja mit ihrem Auto hier rüber gefahren. Also wenn man sieht, wie viele polnische Autos hier also unterwegs sind, dann sieht man, welche Art Flüchtlinge das sind. Also wenn die dann wirklich verfolgt worden wären, dann hätten die Polen ihnen nicht noch gestattet, ihr Auto mitzunehmen auf die Westreise. Das heißt also, diese 600.000, die hätten an sich abgeschoben gehört, und dann wäre natürlich auch die Attraktivität der Bundesrepublik nicht so stark für diejenigen, die nun kommen. Wir werden in diesem Jahr vermutlich über 100.000 Asylbewerber haben. Das ist also die Hälfte dessen, was Amerika als Einwanderungsland pro Jahr aufnimmt. Die nehmen 200.000 Einwanderer im Jahr auf. Amerika, Nordamerika, ein großes Land, ein um Vielfaches größeres Land als die Bundesrepublik, was auch sehr viel mehr Platz hat. Die nehmen 200.000 auf, wir nehmen allein 100.000 auf. Und dazu kommt dann natürlich noch der Zuzug aus der Türkei, Familiennachzug und. Sodass wir also fast auf die Zahlen der USA kommen an Ausländern, die wir hier reinnehmen. Und das muss natürlich unsere Bevölkerung ganz entscheidend verändern. Und da kann man natürlich sagen, naja gut, also was soll's. Einerseits ist es so, dass die Deutschen abnehmen und dann, damit unsere Volkszahl nicht allzu sehr sinkt, die werden dann ja vielleicht eingeschmolzen nach 2, 3, 4 Generationen. Da würden die sich vielleicht als gute Deutsche fühlen und gar nicht mehr als Türken oder Afghanen oder Ghanaesen oder sonst was. Die werden sich dann auch mischen und da wird halt alles ein bisschen dunkler werden. Aber insgesamt gesehen ist das doch gar nicht mal so schlimm. Es gibt solche Leute, die das meinen. Vom früheren Bundeskanzler Schmidt, Kanzleramtsberater Müller, der ist mal gefragt worden, ob er etwas, wie er denn so eine Bundesrepublik ansehen würde, wo also die Bewohner alle nur Ali, Mustafa und sonst wie hießen würden und dann also hier so in langweilenden Gewändern rumlaufen würden. Und da meinte er, das hätte für ihn absolut nichts Erschreckendes. Hauptsache sei nur, dass die Entwicklung dahin friedlich verlaufe. Also die Bevölkerung kann sich hier total wandeln, das kann also praktisch türkisches Territorium werden, Klein-Anatolien werden. Das stört aber einen Kanzleramtsberater dann nicht, wenn das also alles friedlich vonstatten läuft. Und das ist das Entscheidende, es muss also friedlich laufen. Damit es friedlich läuft, da müssen alle diejenigen, die dagegen wettern, wegen Volksverhetzung möglichst eingesperrt werden und entsprechende Organisationen verboten werden. Und der Hagen-Prehl, der eine Initiative Ausländerstopp macht, muss also sein Amt verlieren als Professor. Das ist natürlich dann erforderlich, damit hier bloß nicht der Volkszorn etwas gegen diese Sache macht. Aber wenn sich hier alles umwandelt, die Bevölkerung, das, wie gesagt, hat für die Politiker da oben nichts Erschreckendes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Biopolitik-Aufsatz von Detlef Prompt in der Neuen Anthropologie gelesen hat. Ich kann den also nur außerordentlich empfehlen. Detlef Prompt hat also gesagt, dass ein verhaltensgenetisch vorprogrammiertes Verhalten eben auch ist, seinen eigenen Verwandten zu helfen. Man hat also beim früheren Sozialdarwinismus immer gemeint, ja, die Natur, das sei ein Kampf aller gegen alle. Das sei also so ein blutiger Kampf mit Reißen und Zähnen und einer ist des anderen Wolf und jeder bringt den anderen um. Das stimmt so aber nicht. Und schon Darwin selbst hat in Ansätzen gesehen, dass es eine Gruppenevolution gegeben hat, jedenfalls bei den höheren Lebewesen. Dass also nicht die Einzelmenschen gegeneinander gekämpft haben, das haben sie auch. Aber das sehr viel bedeutsamer gewesen ist die Auseinandersetzung der Gruppen untereinander. Und in solchen Gruppen entwickelt sich dann einerseits Abgrenzung gegen die Fremden, gegen diejenigen, die nicht in der Gruppe gehören. Denen gegenüber steht man gleichgültig gegenüber. Oder man bekämpft sie, man nimmt ihnen Lebensraum weg oder die anderen wollen einem den eigenen Lebensraum wegnehmen. Oder aber ist es so, dass man die Gruppenangehörigen betrachtet, diejenigen, die zur eigenen Gruppe gehören und denen gegenüber hilft man, die unterstützt man, da übt man Solidarität. Das ist ganz klar, es musste sich ein In-Group-Out-Group-Verhältnis ausbilden. Und die Gruppierungen, die Bevölkerungsgruppen, die Sippen, die Horden, die Stämme, die beides verbunden haben, einerseits stärksten Zusammenhalt im Inneren und andererseits kämpferische Behauptung gegen außen, die mussten sich durchsetzen und die haben sich auch durchgesetzt. Sodass wir in unserem genetischen Erbe sowohl das Handeln, ein eigennütziges Handeln haben, Eigennutz also, wie auch ein gemeinnütziges Handeln haben, wobei sich allerdings dieses gemeinnützige Handeln eindeutig bezieht nur auf die eigene Gruppe. Der Begriff Nächstenliebe ist insofern durchaus gut geprägt. Liebe für den Nächsten, aber der Nächste ist eben nicht irgendein Neger in einem Kran in Afrika, sondern der Nächste, das sind also die eigenen Stammesangehörigen oder die eigenen Volksangehörigen. Das sind zunächst mal die Nächsten und keine anderen. Und wenn man das auf die gesamte Menschheit ausdehnt, dann gibt es eben schon keinen Sinn mehr, auch evolutionstheoretisch keinen Sinn mehr. Warum gibt es denn diese Gruppenevolution? Das ist ja nun auch keine Laune der Natur, das ist ja nun nicht irgendwie fehlprogrammiert, das ist ja nun nicht etwas, was überwunden werden müsste, sondern die ganze Höherentwicklung hat dadurch stattgefunden, dass in bestimmten Gruppen Verbesserungen da waren, Mutationen da waren, die das Erbgut verbessert haben. Dadurch, dass die Gruppe klein war, konnte sich dann diese Verbesserung durchsetzen im Erbgut der Gruppe. Dadurch ist die gesamte Gruppe leistungsfähiger gewesen gegenüber anderen Gruppen, konnte sich ausdehnen, ausbreiten und vergrößern. Das hat bei uns die Intelligenzzüchtung bewirkt. Das hat also die Intelligenzzüchtung auch bei den Mongoliden bewirkt. Das hat also bei uns die Hilfsbereitschaft und die ganzen anderen Dinge angezüchtet, kann man sagen. Und in dem Moment, wo das nun alles aufgehoben werden soll, wo diese Wettbewerbsgruppen nicht mehr existieren sollen, wo wir eine One World bilden, die insgesamt gesehen alles umfassen soll, den gesamten Erdball umspannen soll, da würden diese Evolutionsprinzipien letztlich nicht mehr zur Wirksamkeit gelangen können und das wiederum würde bedeuten, dass alles in einem Rassenbrei versumpfen würde. Das Problem ist ja nicht nur, dass sich vielleicht die Bevölkerung hier im Aussehen verändert, sondern die Bevölkerung wird sich eben auch bei einer Vermischung mit diesen Ausländern, und die wird mit absoluter Sicherheit kommen, wenn die hier heimisch bleiben, die seelische Richtung der Bevölkerung wird sich ändern. Wer einmal rassenpsychologische Werke gelesen hat von Günther, von Klaus, Hans Michael hat sie hier in der Bibliothek auch. Nimm dich in Stockhausen. Der wird also wissen, dass eben Unterschiede zwischen den Rassen vorhanden sind. Und der mediterrane Mensch als solche, der benimmt sich anders als der meinetwegen Nordeuropäer. Wenn wir in Neapel auf dem Marktplatz stehen und das beobachten, dann sieht das anders aus als ein Marktplatz meinetwegen in Basinghausen. So, und die Bevölkerung ist anders, benimmt sich anders, und das ist eben nicht eine Sache der Umwelt, sondern wenn man also die verpflanzen würde, die Basinghauser, also unter die neapolitanische Sonne, dann würden die sich noch genauso verhalten und umgekehrt die Neapolitaner nach Basinghausen ebenfalls. Das sind eben verhaltensbedingte Unterschiede, die eben da sind. Man kann nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Für uns ist das eine besser oder schlechter, für die anderen ist das andere besser oder schlechter. Aber es ist eben anders. Und die Richtung unseres Volkes, die geistige Richtung, würde sich total ändern. Das beste Beispiel dafür ist ja gerade Italien mit Mussolinis Faschismus. Die Italiener haben sehr viel mehr Zeit gehabt, um ihr Volk im nationalen Sinne zu erziehen. Das ist ja der Maß auf Rom, ist ja schon 1921 gewesen und bis zum Kriege 1940, das waren immerhin 19 Jahre. Das heißt also, die Soldaten, die dort in den Krieg gingen, die haben bewusst nur den Faschismus erlebt. Die sind bewusst nur im faschistischen Geist erzogen worden, in Stolz auf die Größe Italiens, in Stolz auf das Imperium Romanum, das Mussolini als verpflichtend hingestellt hatte. Und das heißt also, in einer Denkweise, in den Schulen, in der Öffentlichkeit, in den Massenmedien, im Rundfunk, die ja so ganz klar ausgerichtet war auf die italienische Größe. Und die italienischen Soldaten haben im Zweiten Weltkrieg genauso miserabel gekämpft wie im Ersten Weltkrieg, von einigen Alpini-Formationen und Froschschwimmern und Ähnlichem abgesehen. Aber insgesamt gesehen ist das ganz miserabel gewesen. Also 30.000 Briten haben da eine Viertelmillion Italiener, 1.000 Kilometer durch die Wüste gejagt und dann 200.000 gefangen genommen, bevor sie dann durch Rommel gestoppt und zurückgeworfen wurden. Das heißt also, damit ist nichts mehr los. Und man kann also, man hätte die noch 50 Jahre oder 100 Jahre im faschistischen Geist erziehen können. Das sind eben keine alten Römer mehr, die dort wohnen. Sondern was in Rom heutzutage wohnt, das ist eben dasjenige, was also aus dem gesamten römischen Weltreich zusammengeströmt war, was sich dort vermischt hatte, die Sklaven, die die reingeholt hatten auf die Latifundien, die dann freigelassen worden waren, die sich dann dort verbreitet und vermischt haben. Die haben mit den alten Römern vom Schlage Catos aber auch nicht mehr das Geringste zu tun. Das bedeutet also, biologisch sind sie anders. Und das Anknüpfen an eine solche Vergangenheit hat in solchen Fällen auch überhaupt keinen Sinn. Opern können sie machen und die werden sie auch weiterhin machen können. Aber wie gesagt, große Schlachten schlagen, das konnten sie vor 2000 Jahren und das werden sie nie wieder können. Und wenn man sie noch so sehr erzieht. Und genauso ist es eben mit den Deutschen. Auch die Deutschen werden sich ändern. Und da kann man natürlich sagen, naja, vielleicht ist es für uns ganz gut, wenn wir ein bisschen friedlicher werden. Wir sind ja also vielleicht ganz, ganz kampffreudig in der Vergangenheit gewesen, aber es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir jetzt also mehr die italienische Lebensart annehmen und also uns mehr für Opern begeistern als für Panzer. Nur das Problem ist bei uns eben in unserer Lage, wir können uns das nicht leisten. Wir liegen in der Mittellage Europas, wir liegen exponiert. Bei uns ist also, wenn es ein Machtvakuum ist, immer die Versuchung und Gefahr groß, dass raumfremde Mächte hier einströmen werden, um dieses Herz Europas zu besetzen. Das heißt, wir müssen also schon soldatische Tugend haben. Wenn wir diese soldatischen Tugenden nicht haben, dann müssen wir damit rechnen, dass wir unterjocht werden, versklavt werden. Wir sind eben nicht irgend so eine Insel auf den Fidschis oder sonst wo wo man uns in Ruhe lässt, wenn wir also nur sagen, wir wollen unseren Bauch pflegen und unser Bockbier trinken und ansonsten uns um Politik und um Militär und um diesen ganzen Kram nicht mehr kümmern. Man lässt uns nicht zufrieden. Man kann uns nicht zufrieden lassen, weil wir eben das Zentrum Europas sind und weil von daher alle, ganz egal von wo sie kommen, ein Interesse daran haben müssen, dieses Zentrum Europas zu beherrschen. Und wenn wir nicht unter Fremdherrschaft fallen wollen, dann müssen wir eben unsere eigenen soldatischen Tugenden entwickeln. Und das geht eben nur mit einer bestimmten Bevölkerung und das geht eben nicht mit einer total bastardisierten Bevölkerung, zumal die ja überhaupt nicht weiß, wofür sie kämpfen soll. Was geht einem Türken, selbst wenn er meinetwegen hier nun geboren ist, hier aufgewachsen ist, was geht ihm die Wiedervereinigung an? Im Gegenteil, er muss gegen die Wiedervereinigung sein. Warum? Weil dadurch 16 Millionen Deutsche dazukommen, die keinen Türkenanteil haben. Das heißt, sein eigener Einfluss verringert sich ja, der türkische Einfluss verringert sich im Falle einer Wiedervereinigung. Das heißt, alles, was hier an Ausländern hereinkommt, ist naturgemäß gegen eine Wiedervereinigung Deutschlands, weil die sagen, unser prozentualer Anteil in einem wiedervereinigten Deutschland würde sinken, unsere Bedeutung würde sinken. Sodass ja auch ein Verfassungsrichter ganz klar gesagt hat, dass diese gegenwärtige Ausländerpolitik, die wir betreiben, gegen das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes gerichtet ist. Und das ist in der Tat. Und wenn wir noch 30 Jahre die Entwicklung so weiter haben, dann werden wir in der DDR keinen Menschen mehr finden, die eine Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik wollen. Und dann würde ich persönlich, ganz egal, was da drüben für ein System herrscht, würde ich in die DDR auswandern wollen. Weil es also in Hamburg bestimmt nicht mehr zum Aushalten wäre. Das heißt also, wir haben hier eine ganz gefährliche Politik, die gegen unsere eigenen biologischen Interessen gerichtet ist. Und diese Politik ist natürlich gemacht worden von Leuten wie Kohl und Ähnlichen, die also das Aussitzen zum Prinzip erhoben haben. Das heißt also, die sagen, es gebe keinen Handlungsbedarf. Die versuchen, jedes Problem dadurch wegzukriegen, indem sie ist einfach wegreden, aber dadurch ist ein Problem nicht wegzureden. Dann gibt es andere, die das natürlich ganz bewusst fördern, diese ganze Entwicklung. Hereingekommen sind die Ausländer ja einmal durch die Unternehmer, die da mal ein bisschen kurzsichtig gedacht haben. Sie haben richtig gesehen, in dem Moment, wo ich mir Arbeitskräfte hereinhole, ist es so, dass die hier lebenden Arbeiter nicht so viel Spielraum für Lohnerhöhungen haben. Die müssen ja dann um ihren Arbeitsplatz fürchten und werden dann schön friedlich sein und Stille halten. Und von daher war das durchaus im Unternehmerinteresse zunächst mal kurzsichtig gesehen logisch, die reinzuholen. Nur man hat dabei natürlich nicht gesehen, dass man sich eine fünfte Kolonne mit reinholt. Der deutsche Arbeiter ist für den Kommunismus nicht anfällig. Aber in Italien ist die kommunistische Partei mal die stärkste, mal die zweitstärkste politische Partei überhaupt. Und wenn man das sieht, dann kann man davon ausgehen, dass über 50% der türkischen Arbeiter, weil das Bürgertum nicht kommunistisch will, etwa Kommunisten sind. So, das heißt also, jeder zweite italienische Arbeiter, der hier ist, sogenannter Gastarbeiter, ist Kommunist. Und das ist ein sehr viel größerer Anteil, als wir ihn bei den Deutschen haben. Und das ist natürlich eine fünfte Kolonne, auf die man setzen kann. Genauso ist es bei den Türken. Da gibt es zwar die grauen Wölfe, die rechtsgerichtet sind, aber im Verhältnis 1:10 stehen dem also linke Organisationen und Gruppierungen bei den Türken gegenüber. Das heißt also, auch da ist es so, dass wir sehr viel mehr revolutionäre, linksrevolutionäre Kräfte bekommen. Der Deutsche hat noch nie von unten Revolutionen gemacht, aber bei den Ausländern hat das durchaus Tradition. Die Italiener führen zwar keinen Krieg, aber Revolutionen, das ist schon eine Sache, das geht schnell, das geht flink, da begeistert man sich und das ist also schnell vorbei und man kann vielleicht relativ rasch was gewinnen. Also da ist also schon von der Einstellung her eher was zu machen und deswegen bekommen wir hier wirklich ein revolutionäres Proletariat herein, was wir bisher nicht hatten. Marcuse hat das ganz genau gesehen, hat es auch gesagt, wir müssen auf die Randgruppen der Gesellschaft setzen bei unserem revolutionären Kampf. Der deutsche Arbeiter, den können wir vergessen. Wir müssen also setzen auf die Kriminellen, auf die Homosexuellen und auf die Ausländer. Das waren die drei Gruppen, die er also hier für die Revolution als Speerspitzen ausersehen hat. Das also sollten die Gruppen sein, die hier die politische Änderung herbeiführt. Naja, nun bei den Homosexuellen ist es so, dass die also, da gibt es politisch Linke und politisch Rechte, Also die wird man also vermutlich nicht so weiter einsetzen können. Die Kriminellen, die sind also für überhaupt keine politische Bewegung zu erreichen. Die Kommunisten haben das zwar versucht, das zu machen, aber die denken immer nur an die eigene Tasche. Denk doch an Lamster. Die denken immer an die eigene Tasche, ja. Aber die Ausländer, da hat man also eine dankbare Gruppe, da hat man eine Gruppe, denen man ganz klar machen kann und sehr schnell sagen kann auch, ja, dass es euch hier schlechter geht, das liegt also an den bösen Verhältnissen, ihr könntet genauso reich sein wie die Deutschen. Und die ältere Generation der Ausländer, die die primitiven Verhältnisse im Heimatland kennengelernt haben, die werden dazu nicht bereit sein. Aber die Jüngeren, die einfach nur ihre eigene Situation hier vergleichen mit der Situation ihrer deutschen Mitschüler, die sind ein revolutionäres Proletariat, bilden ein revolutionäres Proletariat, sodass die durchaus anfällig sind für solche Parolen. Und auf diese setzt ganz bewusst auch die politische Propaganda der DDR. Während die früher also einen Soldatensender unterhalten haben, um die Bundeswehr zu beeinflussen, haben sie den dann umgeschaltet auf Ausländerbeeinflussung. Das heißt also, der beliefert jetzt also nicht mehr die Bundeswehrkasernen mit Propagandamaterial, weil man gesagt hat, das bringt sowieso nichts, sondern der sendet jetzt also für die hier lebenden Gastarbeiter, um die also im marxistischen Sinne als Speerspitze des Proletariats zu schulen. Wir sehen da also eine ganz kurzsichtige Politik der Unternehmer. Inzwischen hat man das bei einigen auch schon erkannt und ist gar nicht mehr sehr glücklich darüber. Dazu kommt eben, dass man zunehmend diese ungelernten Arbeiten gar nicht mehr braucht. Man braucht keine ungelernten Arbeiter, man braucht qualifizierte Fachkräfte und diese qualifizierten Fachkräfte sind also aus dem Ausländerbestand also kaum zu bekommen. Das bedeutet also, dass diese Ausländer wirtschaftlich gesehen eine Hürde bedeuten, durch die gesamte Volkswirtschaft eben mitfinanziert werden müssen. Ja, an sich hätten theoretisch gesehen die Gewerkschaften dann dagegen sein müssen, die Ausländer hereinzuholen. Die amerikanischen Gewerkschaften verstehen sich auch als Interessenvertreter der amerikanischen Arbeiter und sind deshalb die stärksten, die allerstärksten Gegner einer Einwanderung. Die hätten am liebsten eine Null-Einwanderung in den USA. Die sind absolut dagegen, Quoten aufzuheben und ähnliche Dinge zu machen. Ist auch durchaus logisch, weil sie sagen, jeder zusätzliche Ausländer bedeutet also Verlust von Arbeitsplätzen für Amerikaner. Genauso müssten es die Gewerkschaften hier auch machen. Sie müssten ganz logisch, ganz natürlich sagen, wir wollen hier bei uns keinen zusätzlichen Ausländer haben. Nur, das wäre gedacht im Sinne der gesamten Arbeiterschaft hier. Aber die Gewerkschaften sind ja schon so eine Art Staat im Staate. Sie sind ein Eigenorganismus. Und je mehr Arbeiter hereinkommen, desto mehr Gewerkschaftsmitglieder gibt es auch. Und bei den Ausländern sind sogar mehr gewerkschaftlich organisiert als bei den Deutschen. Das heißt also, die haben ein großes Interesse daran, sogar noch mehr Ausländer hier hereinzubekommen, weil sie sagen, wir haben dann mehr Mitglieder. Mehr Mitglieder bedeutet mehr Geld bedeutet mehr Posten für Funktionäre. Das bedeutet also, dass im Interesse ihrer eigenen Organisation, nicht im Interesse der Arbeiter, im Interesse ihrer eigenen Organisation, sie durchaus eine Vermehrung des Ausländeranteils hier wünschen. Und wenn man gewerkschaftliche Stellungnahmen hört, dann ist das ganz klar. Dazu kommt natürlich, dass die Gewerkschaften durchsetzt sind mit Kommunisten und die Kommunisten wiederum aus dem strategischen Konzept heraus hier bei uns Umsturz, die mal als revolutionäre Speerspitze zu benutzen, die Ausländer hier reinhaben wollen. Ja, dann hätten wir als eine dritte gesellschaftliche Kraft die Kirchen. Und da müsste man eigentlich denken, dass die mit Rücksicht darauf, dass hier ein Haufen Mohammedaner reinkommen und vor 300 Jahren es das Abendland erhebliche Anstrengungen gekostet hat, die bei Wien zu schlagen, weil sie also mit Raub und Mord und Brand alles dasjenige, was nun nicht mohammedanisch, nicht islamisch werden wollte, ausrottete, dass die nun also konsequent sagen würden, nein, und wir sind dagegen. Aber die wollen es also ihrem Herrn und Meister offensichtlich nachtun und sich ans Kreuz schlagen lassen. Und deswegen ist es so, dass wir bei diesen Kirchen laufend Stellungnahmen finden in der Richtung, ja, das Recht auf Familie gilt ja also auch für die Ausländer und man könnte den Familienzuzug nicht beschränken und. Die CDU ist ja so groß angetreten, hat gesagt, sie wollte das Nachzugsalter für Ausländergebühren auf 6 Jahre verringern. Ist aber nicht erfolgt, nicht nur am Widerstand der FDP, sondern entscheidend waren da die Kirchen, die gesagt haben, das geht doch nicht. Und wenn die hier leben wollen mit der gesamten Familie, dann müssen sie das auch können und dieses und jenes. Man findet also immer wieder noch Thesen und die Kirchen setzen damit den Anschlag gegen unser Volk fort, den sie ja schon begonnen haben mit 2 Kampagnen in der Vergangenheit. Die eine Kampagne war, dass sie den Wehrwillen hier laufend untergraben haben, bei Ostermärschen mitgemacht haben, aus den Kirchen die gefallenen Ehrenmäler entfernt haben und ähnliches. Das war also der Anschlag gegen unsere Wehrkraft. Der zweite war der Anschlag auf unseren Grund und Boden, nämlich auf Ostdeutschland. Da hat die Ostdenkschrift der evangelischen Kirche den Weg frei gemacht für die Ostverträge. Und jetzt gehen sie ins Ganze. Jetzt machen sie nämlich den Anschlag auf unser Volk. Insgesamt gesehen. 1945. Ja. Da ging das also schon los, obwohl diese Stuttgarter Erklärung natürlich noch, sagen wir mal, im christlichen Sinne sinnvoll war. Denn sie war deswegen sinnvoll, weil es so ist, ein selbstbewusster, ein stolzer Mensch, der geht nicht in die Kirche, der braucht keine Erlösung. Also als man den Germanen erzählt, sie sollten erlöst werden, da haben die also einen unglaublichen Kopf geschüttelt und gegrinst und gesagt, der spinnt wohl. Also wieso soll ich erlöst werden? Ja, also von was denn? Ich bin nämlich anständig und mit Erbsünde oder so, das denen klarzumachen, war völlig undenkbar. Das ist einfach der Versuch, in selbstbewusste Menschen ein Schuldgefühl hereinzubringen. Deswegen ja auch die Aktion Sühnezeichen mit Israel und all diese Geschichten, ist alles vom Christentum her. Denn die Leute, die nun also ihr Selbstbewusstsein gebrochen bekommen haben, die werden dann bereit sein, bei den Kirchen Vergebung ihrer Sünden zu sehen. Und naja gut, das kostet natürlich immer was, kostet Kirchensteuern. Man braucht den Pastor oder den Priester oder sonst etwas. Mit anderen Worten, die ganze Organisation wird dadurch unterstützt und gehalten. Die Kirchen haben deswegen ein Interesse daran, hier Schuldgefühle zu züchten und deswegen eben auch diese Schulderklärung bereits 45. Aber wie gesagt, jetzt im Augenblick, da handeln sie irgendwo gegen ihre eigenen Interessen. Denn bei den hier reinkommenden Türken und sonstigen Mohammedanern ist natürlich so, dass da zum Teil ein recht fanatischer Islam sich ausbreitet. Man kann das nicht mit unserer Religion vergleichen, die sich säkularisiert hat.